Aviva Devi, ob du Hauptstraße fix High Five und danach nach Marokko Hand oder Habibis, überall durch die Welt, mit der Chickens, verschiedene sind Töpfe, in Beden spielt dann Nuse Bibis und nimmt den Druck vom Flieger nonstop, na Rakigi, Fiki, Fiki, Kein Dollar, Bro 10, Havana, Cola, Senorita, Espanola, mit die Welle Collern und für die Nöte Boat, Heavy, Kia, Min, Polla. Sind wir Jungs schon Zwingram, war auch schon mal Dollar. Open Corona, Helgoland, Rode Border Fort, Nordsee ist Land. Doch der Captain Odeland und Band, Forf, dich ganz gut nach Butenland. Open Corona, Helgoland, Rode Border Fort, Nordsee ist Land. Doch der Captain Odeland und Band, Forf, dich ganz gut nach Butenland. Wie mit Dan in Amsterdam und Rotterdam mit Rosie Rose. Schon früher auch recht durcheinander und nun mit wie wer da los. In Neuwaden, ob es Torden, Wichse Zorden, ganz erraten. In Minaden kommt von Harden, auch bevor wie wer das Daden. Wichse Batterien abladen, die Elektrorinder Lorden. In Paraden, Eskapaden, Kobern, Automaten, Korden. Denn jetzt können wir die verrotten, ab mit Eis am Malawan. In japanischen Kindergorns, Baby für die Asiaten. Elektro Hip Hop Group, The All 50 Pence. Yokoso! Samas, Golden Dach, Tokushima, Open Corona, Helgoland, Rode Border Fort, Nordsee ist Land. Doch der Captain Odeland und Band, Forf, dich ganz gut nach Butenland. Open Corona, Helgoland, Rode Border Fort, Nordsee ist Land. Doch der Captain Odeland und Band, Forf, dich ganz gut nach Butenland. Man hat von an, in der Komma von Hotel auf Tournee, Happy Jeeper, Norkel und hier wirklich lecker Porté. Denk am Moment, wenn in der einzigste Bremer ein Club ist, ein Norm mit Pinökel, die ganz Bärwagen belegt ist. Use Hood, Hate, Kramke, Aum und Grofige Bühlen, Mann, der Welt ist wieder und so Männchen, Koma, Fix und Tüle. Du hust es auch, was auch nicht best, mein Jungi, hahaha. Melisha, es wie Zafi, Wajala, Yatanama. Denk ich oder an, wer saß dann? War der von der Nacht?